junge Frau begrub ihr kleines Kind, eines von den vielen, die verhungert sind, am Fluchtweg aus dem Heimatland. Wer sah dieses Leid auf dem Straßenrand? Der Mann kam aus dem Kriege heim, mit einem Bein nur hing der hinein. Möge der Schmerz auch bitter sein, ich lass dich niemals mehr allein. Im Kinderwagen, den voran sie trieb, war all ihr Gut, das ihnen blieb. Ein Mädchen zart und nicht geraubt, den letzten Trost, an den sie glaubt. An den sie glaubt. Ein Wagen der Besatzungsmacht, vorüber rollt ein Soldat, der lacht. Macht es ihm Freude, diese Not, wirft in den Staub herab ein Brot. Die Flüchtlinge sind gar so schwach, doch die Frau denkt an diese Schmach. Auf eben will schnell der Mann, das Gnadenbrot fasst es nicht an. Das hat sich wahrlich zugetragen, solche Frauen gab's in bösen Tagen. Und ist es heute auch nicht bekannt, vertrieben vom Sudetenland. Das hat sich wahrlich zugetragen, solche Frauen gab's in bösen Tagen. Und ist es heute auch nicht bekannt, vertrieben vom Sudetenland. Vom Sudetenland. Und heute, über 40 Jahre danach, raubt man deutschen Menschen erneut ihren von Gott gegebenen Lebensraum. Man zerstört die Natur, lässt Leben im Mutterleib zerstückeln, setzt auf deutschem Boden in Ost und West Bomben und Raketen, wie nirgends auf der Welt, ohne jedoch unser Volk zu fragen. Man plant. Auch dieses ist ein Raub unserer anvertrauten Heimat. Anders, aber ebenso gründlich. Es gehen die Fremden in den Dörfern umher, tun so, als wär's unsere Heimat nicht mehr. Wir stehen am Wege und lauschen dem Sang. Fremd klingt das Wort, fremd ist sein Klang. Wir haben nicht Hof mehr, noch Haus, noch Feld. Der Fremde hat's erworben mit schmählichem Geld. Schwer klötzt sein Tritt in unserem Raum, umpflastert am Volke ein banger Traum. Es zittern die Seelen in leidvoller Not, der Fremde ist Herrscher und hart sein Gebot. Die Äcker und Wiesen, die Flüsse, der Wald, verloren ist alles, kommt Hilfe nicht bald. Hilfe nicht bald. So hört doch das Flehen, hört unseren Ruf. Uns hat's der Herr gegeben, der hier uns erschuf. Zum Himmel erheben wir betend die Hände. So macht doch der Knechtschaft endlich ein Ende. Wie ist die Welt doch so weit und so groß? Lasset uns doch dies bisschen Heimat noch bloß. Es hat ein jeder Mensch auf dieser Welt ein Recht auf seiner Väter Haus, seiner Väter Feld. Nehmt eure Russenpanzer, euer Mafia-Geld und lasst uns zufrieden um alles in der Welt. Nehmt eure Scheißbomben und Staatsformen heim und lasst uns mit unseren Sorgen allein. Packt eure Snackbars und Kolchosen ein. Lasst uns wieder Deutsche in Deutschland sein. Amis, Russen, Fremdvölker raus, endlich wieder her im eigenen Haus. Amis, Russen, Fremdvölker raus, endlich wieder her im eigenen Haus. Im eigenen Haus.